Der ständige UN-Koordinator und zugleich ständige Vertreter des UNO-Entwicklungsprogramms und die Angestellten der Vertretungen des UNO-Kinderhilfswerkes, des UN-Bevölkerungsfonds, des Welternährungsprogramms, der Weltgesundheitsorganisation, der EU-Vertretung für Zusammenarbeit und des Zusammenarbeitsbüros des Schweizerischen Außenministeriums besuchten vom 19. bis 21. November die Überschwemmungsgebiete im Norden des Bezirks Nordhamgyong. In der Stadthörung, den Kreisen Busan und Hyunsa, besichtigten die Ausländer die neu gebauten Wohnungen, Schulen, Kindergärten und Krippen, Krankenhäuser und Kliniken, machten sich vor Ort mit der Nutzung der von den internationalen Institutionen und Organisationen gelieferten Materialien vertraut. Sie bestätigten, dass die gelieferten Materialien für die betreffenden Ziele effektiv benutzt werden und äußerten ihre Zufriedenheit und den Willen, für die völlige Beseitigung der Schäden in Korea weitere aufrichtige Hilfe und Unterstützung zu leisten. Die internationalen Organisationen hatten die Dächer und die Materialien für verschiedene Bereiche wie Gesundheitswesen, Kinderernährung und Wasserhygiene geliefert.